Ladies and Gentlemen, willkommen im Mystery Train. Wir wünschen einen angenehmen Connencast. Hallo und herzlich willkommen zum 70. Connencast. Heute wieder ein Themenpodcast und wieder einmal ein kleines Jubiläum. Wir haben schon die 70 Themenpodcasts erreicht und ja, da freue ich mich natürlich sehr. Heute geht es um den Band 78, wo sich jetzt einige vielleicht fragen werden, hä, wir hatten doch schon einen Podcast zu Band 78. Das stimmt in der Tat, das war die 67. Ausgabe und die solltet ihr auch gehört haben. Denn in dieser Ausgabe geht es wieder einmal um den Band 78, allerdings in einer spoilernden Variante. Das heißt, wir werden genauer auf den Inhalt eingehen und nicht mehr verdeckt über die Handlung sprechen. Das heißt, wir werden aufdecken, wer Bourbon ist, worum es in den Fällen geht, die Auflösung verraten, alles Mögliche. Also wenn ihr den Band noch nicht gelesen haben solltet, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun, bevor ihr diesen Podcast hört. Oder ihr wollt den Band gar nicht lesen, habt schon die Anime-Episoden dazu vielleicht gesehen und sagt euch jetzt, okay, ich kann gespoilert werden, ich höre mir diesen Podcast an, sonst am besten an dieser Stelle ausschalten. Und das war auch schon genug Vorwort, denn ich begrüße meine Teilnehmer heute. Da ist zum einen zu nennen Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, guten Tag. Dann ist auch Üşük mal wieder mit dabei. Hallo Üşük. Servus. Mit dabei ist auch zum zweiten Mal Bianca. Hi. Und zu guter Letzt, nicht zu vergessen, wer bleibt noch übrig, Kevin? Das bist du. Moin, moin, ja, genau. Super, gut. Dann schauen wir einmal in den Band 78 rein. Wie gesagt, wir werden heute eine Menge spoilern, aber vorher noch ein kurzer Hinweis zur Einleitung von Aoyama im aktuellen Band. Und da hat Kevin ein paar Informationen zu. Ja, wer auch sonst. Also, in Band 78, den ihr vor euch habt, der ja vor nicht allzu langer Zeit erschienen ist, hat Aoyama mal wieder ein Vorwort verfasst. Wie immer fängt es an, oder fast immer: Guten Tag, hier schreibt wie immer euer Aoyama. Alle weiteren Zeilen haben es in der Tat in sich. Ich möchte aber noch ein wenig ausholen, bevor ich weiter darauf eingehe. Ein Conan-Band, der hier erscheint, ist nicht eine Woche vorher in Japan erschienen, nein. Meistens vergeht ungefähr ein Jahr oder sogar etwas mehr. So war es also auch in dem Fall. Gegen Ende 2012 erschien Band 78 in Japan. Und dort hat Aoyama Worte niedergelegt im Vorwort, die ich jetzt ein wenig aufgreifen möchte. Ich zitiere Gosho Aoyama aus Band 78. Als ich neulich für den Manga Summit in meiner Heimat Totori zurückkehrte, kam im Flugzeug die Durchsage. Wir landen in Kürze auf dem Yonago Kitaro Airport. Da war ich ganz schön baff. Bravo, Shigeru Mizuki. Der Flughafen ist ja nach ihrem beliebtesten Charakter benannt. Obwohl eines Tages der Totori Airport als Totori Conan Airport bezeichnet wird. Haha. Also das typische Haha darf natürlich nicht fehlen. Was aber in diesem Fall auch nicht fehlt, ist eine, ja, leicht auf die Zukunft andeutende Spekulation, sag ich mal. Nämlich, nachdem auch schon ein Bahnhof in Japan Conan-Züge angenommen hat. Wir berichteten übrigens auch bei conannews.org. Ein japanischer Bahnhof in Totori wurde auf in Conan Station umbenannt. Soll jetzt auch tatsächlich, wenn es nach Aoyama natürlich und einem Gouverneur, nämlich dem Gouverneur der japanischen Präfektur Totori gehen, auch ein Flughafen zu Ehren von Aoyama und Conan umbenannt werden. Der genaue Name wäre dann, laut Gouverneur, Totori Sanddünen Conan Flughafen. Ja, wäre nicht ganz der Wunschtraum von Aoyama, aber er wäre ihm sehr nahe und vor allem, er wäre auch, was auch das Ziel des Gouverneurs und des ganzen Landes ist, eine weitere Attraktion der Präfektur. Vor allem für ausländische Fans und Touristen. Ich denke, als Einstieg wäre das genug. Ja, ich denke auch. Also es wäre natürlich eine Riesenehre für Aoyama und die ganze Serie Detektiv Conan, wenn ein Flughafen oder natürlich der Bahnhof war auch schon eine Riesensensation, aber wenn so ein Flughafen Wahnsinn. Nach Conan umbenannt wird, ja. Das ist natürlich, Wow, also ich meine, eine größere Ehre kann man als Mangaka ja eigentlich gar nicht haben. Nee, Flughafen, genial. Also, wenn ich mir überlege, Stuttgart, Flughafen irgendwie auf einmal, Ja, in Deutschland ist es ja nicht so üblich, einen Flughafen nach irgendwelchen Persönlichkeiten oder Manga-Figuren zu benennen. Ja. Das passiert ja eigentlich hierzulande eher selten. Ich glaube, in Japan ist das schon eher möglich, da sowas umzubenennen. Wenn ich hier das Intro mal von Aoyama anschaue, wo aus einem Manga Summit auch was umbenannt wurde, jetzt auch von Conan, der Bahnhof und der Flughafen ist im Gespräch. Das heißt, in Japan wird das wahrscheinlich viel häufiger praktiziert, dass man dort etwas umbenennt nach Serien oder sonstigen Sachen. Gut, dann würde ich sagen, war es auch für das Intro und wir starten mal durch mit dem Inhalt, wo wir, wie gesagt, ein wenig spoilern werden. Und zwar geht es zu Beginn oder hauptsächlich in diesem Podcast um den Mystery Train, der sicherlich auch bei euch, wenn ihr den Band denn gelesen habt, für Furore gesorgt haben dürfte. Waren ja 7 ganze Kapitel, die rund um den Mystery Train gingen. Und da gibt's natürlich einige interessante Aspekte und vor allem auch Theorien, die besprochen werden sollten. Und um nochmal reinzukommen in den ersten Fall rund um den Mystery Train, wird uns jetzt Üşük nochmal kurz erklären, worum es denn in diesem Fall so geht. Also der Mystery Train, genannt auch Belfry Express, ist eine Anlehnung an Agatha Christie Orient Express. Das ist ein Zug, den die Suzuki-Familie gekauft hat, um halt ihre Ausstellungen auch fortzuführen in diesem Zug. Und der fährt auch einmal im Jahr nur ab. Es gibt auch immer wieder kehrende Ehrengäste in diesem Zug, wie man schon in den ersten Seiten des Falls auch herausliest. Wozu aber auch jetzt Kogoro, Ran, Conan und einige weitere der Detective Boys und einige von Rans Freundinnen auch noch hinzustoßen. Der ganze Fall erinnert auch stark an den Orient Express von Agatha Christie und es ist auch eine Reise, die wirklich ohne Halt bis zum Ende durchfährt und der Detektiv muss halt herausfinden, was passiert ist. Neben dem scheinbaren Mord muss halt, oder dem scheinbaren Tathergang, muss er auch den wahren Tathergang herausfinden. Also es ist ein Mord getarnt in einem Mordschauspiel. Und soweit ich weiß, wissen die Teilnehmer noch gar nicht, wohin der Zug eigentlich fährt. Also genau, das war das Ziel eigentlich des Zuges. Es soll keiner wissen, aber jeder weiß es. Also alle, die mitfahren, wissen sofort, haben auch genau wie Conan schon die richtigen Inhalte überprüft, die kürzlichen Bahnänderungen. Ja, die Fahrplanänderung. Genau, und dann war alles klar. Also jeder wusste es eigentlich. Mit wenigen Ausnahmen, ja. Sonoko wusste das, glaube ich, nicht. Agatha auch also, nicht. Also Sonoko, ne? Jetzt, Ja, okay. Also alle, die ein bisschen Grips im Hirn haben, die wussten das. Ja. Gut. Ja, und dann hat sich an Bord des Mystery Trains haben sich noch etliche interessante Dinge abgespielt, auch im Zusammenhang mit der Organisation, die sehr diskussionswert sind. Da möchte ich zunächst einmal darauf eingehen, wie denn das Verhältnis von Zera und Ai zueinander ist. Die beiden haben sich ja kurz gesehen, direkt, standen sich ja Auge in Auge gegenüber, wo dann allerdings der Narben-Akai dazwischen kam und dann das Ganze so ein bisschen im Sande verlief, sodass es keine direkte Konfrontation zwischen den beiden oder keine direkte Aussprache zwischen den beiden gab. Hier ist natürlich auch so die Frage, was es damit auf sich haben könnte. Habt ihr da irgendwelche Vermutungen, auch bezüglich des Videos, wenn ihr euch erinnert, das Zera ja gelöscht hat von Ai? Also ich sag's mal so, Shuichi Akai wird auch mal irgendwann zu Hause gewesen sein oder auch mal Kontakt gehabt haben und man redet ja immer auch mal über die Arbeit oder in dem Fall von Zera, die ist wirklich klug. Sie kam ja, um Forschungen über Akai anzustellen oder um ihren Bruder zu suchen. Das hat sie sehr clever gemacht auch. Und ich denke auch, dass sie nicht direkt involviert war, aber sehr wohl genug Zusammenreime bilden konnte. Also ich kann mich da Kevin auch anschließen. Also ich denke mal eher, dass Zera sich die Sachen zusammengereimt hat und daraus die Sachen schlussfolgern konnte. Ich bezweifle stark, dass Akai irgendwas über sein Berufsleben erzählt, zumal er auch als Doppelagent gearbeitet hatte und im Grunde auch keine Information im Grunde raustragen durfte, um halt nicht irgendwelche brisanten Fälle zu aufs Spiel zu setzen. Die Frage ist natürlich auch, ob das von dem Narben-Akai, beziehungsweise in diesem Fall war es ja Wermut, so geplant war, da reinzustürmen oder diese Konversation zu unterbrechen, dass das zu einem Ende kommt, oder war das lediglich Zufall, Was meint ihr, dass da... Welche Konversation? Zwischen Sarah und Ai. Okay. Ich würde sagen, das war ein dummer Zufall, dass die da so zufällig gerade vorbeigekommen ist und sich einfach mal Sarah zeigen wollte, um zu gucken, wie die reagiert. Oder ob es sein könnte, dass Wermut eine Aussprache zwischen den beiden verhindern will, dass Conan eventuell rausfindet, dass Sarah auf seiner Seite ist. Also wir wissen auf jeden Fall, dass die Organisation ein paar, also mindestens ein paar, super kleine Verwandtschaft hatte. Inwiefern da jetzt Wermut was genau gehört hat und wen genau von was abhalten will, kann man nur mutmaßen. Was wir wissen, ist ja, wie der Fall ablief. Und inwiefern Wermut mit der Organisation auch gegen die Partei Conan antreten und auch zum Teil großartig kämpfen konnte. Aber auf dieser expliziten Teil auch Teil ihres Plans war, glaube ich irgendwie nicht, ne? Ich glaube auch gar nicht, dass sie weiß, dass Sarah und Ai eventuell irgendeine Verbindung haben. Außer eben dadurch, dass Akai mal mit Akemi zusammen war. Sie weiß es ja schon, denn ihr ist ja jetzt auch durch den Fall, also war ihr damals noch nicht klar, aber ein paar Kapitel später war ihr, oder wurde ihr dann ja klar, dass Sarah wirklich die Schwester von Akai ist. Und damit ist natürlich auch für sie klar, dass Sarah irgendwas mit Ai zu tun hat, über ein paar Brücken natürlich, aber irgendwie stehen die sich ja natürlich schon nahe, also. Also wenn ich mir gerade jetzt die Seiten angucke, wo Sarah und Ai miteinander sprechen, beziehungsweise wo Sarah Ai anspricht, sieht man auch, dass die Tür leicht geöffnet ist. Also ich vermute mal, es war wirklich nur Zufall, dass Wermut dort vorbeiging, aber sie hatte wohl, dadurch, dass die Tür offen war, wohl Sarahs Stimme vernommen oder auch gehört, dass Ai dort sprach. Sprach sie dort? Nee, tat sie nicht. Auf jeden Fall hat sie Sarah gehört und sie kennt wohl auch Sarah und wollte sich halt zeigen, um bestimmt diese Konversation zu unterbrechen, damit einfach weitere Details zwischen den beiden noch nicht aufgedeckt werden. Könnte gut sein. Sie ist aber auch schnell gerannt von der Tür aus hinter die nächste Ecke, als Sarah dann kurz rausstürmt. Vielleicht wollte Wermut ja auch, weil Sarah ja Ai anspricht und Wermut weiß ja, dass Ai Sherry ist. Vielleicht dachte Wermut, dass da vielleicht irgendwie was auffliegen könnte. Dass sie nicht wollte, dass Sarah irgendwie da großartig Nachforschung über Sherry anstellt, weil die ja eigentlich als tot gelten sollte. Oder dass sie, weil ja jetzt rauskam, dass Sherry halt im Zug ist und die Organisation will sie ja umbringen, dass sie dadurch verhindern will, dass Sarah sich irgendwie noch mit auf deren Seite stellt und dann hat die Organisation noch einen Gegner mehr. Ja, es war ja schon alles durchgeplant mit der Organisation und wie das ablaufen soll, dass die da nicht mit einem zusätzlichen Hindernis, also mit Sarah rechnen wollen, ist natürlich klar. Also da muss man dann natürlich versuchen, alle möglichen Verbindungen da zu unterbrechen, damit das nicht, damit der Plan nicht nach hinten losgeht von der Organisation. Klar. Ja, dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt eigentlich mehr oder weniger angelangt. Wir hatten es ja schon mehrmals angesprochen, dass Masumi Sarah die Schwester von Shuichi Akai ist. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Punkt, der vorher auch schon durch den Raum geisterte, sah man ja schon anhand der recht markanten Augenringe, ja. Und jetzt ist natürlich offensichtlich, dass Sarah und Akai Geschwister sind. Ja, mit ihrem vermeintlichen Bruder. Da muss man natürlich auch sehen, dass Sarah hier den Trick von Wermut nicht durchschaut hat. Also nein, ist sie darauf reingefallen und was natürlich auch fatale Konsequenzen hat. Ob das denn jetzt so geplant war oder nicht von allen, vor allem von der Conan-Seite aus, ist natürlich die andere Sache. Ich denke mal, es war ein unvorhergesehenes Ereignis, das dann letzten Endes aber doch noch glimpflich verlief durch Subaru Okia, der dann da einschreiten konnte und Sarah befreien konnte. Wobei man auch sagen muss, selbst wenn Sarah es durchschaut hätte, ich meine, wie viele Kapitel sucht sie schon ihren Bruder oder gilt ihr Bruder als tot? Ja, seit Band 73. Also wenn ich meine Schwester, die tot sein sollte, auf einmal vor mir sehen würde, ich würde auch nicht erst denken, ja, also Moment mal, ne? Das ist doch irgendwie hier, ich würde auch nicht denken, hallo, du bist doch, oder wir sind doch, oder. Sera ist ja, hat ja vorher schon mal den Namen Akai gesehen, auf der Straße, wenn ihr euch erinnert. Ja, ganz kurz, aber. Das stimmt, ja. Ja, das war natürlich auch, da konnte sie ihn nicht klar erkennen, war dann ein bisschen verwirrt dadurch auch. Ist natürlich klar, dass man da jetzt genauer wissen will, was denn der Sache ist und erstmal ja aus dem Affekt reagiert, das ist natürlich klar. Er steht ja jetzt auch leibhaftig vor ihr und da muss sie natürlich erstmal realisieren und ja, in dem Moment wird sie ja dann auch schon wieder ausgenockt. Was ich aber in dem Moment, in dem Panel, wo Sera ihn anspricht, so genial finde, für das Zugrattern wird Rattern verwendet. Erinnert mich immer an das Lied, im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Genial, also. Hab das Panel sehr genossen, bis auf das Knockout von Sera natürlich, aber ansonsten sehr amüsant. Ja, wenn wir deine Seite zurückblättern, haben wir schon die nächste Konfrontation, die sehr interessant war, nämlich Yukiko und Wermut, wo man dann am Anfang gar nicht wusste, wer genau diese mysteriöse Frau dort ist und wenig später stellt sich dann heraus, Mensch, das ist doch hier Yukiko, die kenne ich doch irgendwoher, die ist vor Ewigkeiten mal aufgetreten, hat ja nicht so viele Auftritte, aber die Konfrontation war dann doch sehr, sehr schön, wie ich fand. Auch mehrere Wendungen, die es dann da gab, ein Hin und Her. Das war ja auch von Yukiko so geplant, wie man entnehmen konnte. Also größtenteils. Es konnte natürlich nicht alles genau geplant werden, aber eine sehr interessante Konfrontation. Und nett war dann natürlich auch, dass es dann noch eine Anspielung an Itakura gab, der ja vor Ewigkeiten mal aufgetreten ist. Wunderbar. Und seitdem nie wieder vorkam, klasse, nie wieder erwähnt wurde. Und genau, er wurde ja nie wieder erwähnt. Das Programm war wie, ja, Itakura ist tot, ja, das Programm ist auch tot. Wir erinnern uns alle an diesen Fall, wo Megure den Laptop hochfährt und ja, die Diskette da kommt. Nicht zuletzt dadurch, weil es ja die letzte Episode Deutschlands ist. Ja, 333. Ist bisher letzte Episode. Wir erinnern uns auch an Conan und Ranmori, die ja auf Shuichi Akai treffen, wo Conan noch sagt, du bist alle meine Träume, ja, na, ihr wisst schon. Und dann war es vorbei. Wenn das Ending denn kommt, ja, das ist der nächste Punkt. Na, ja, gut, bei Mima, ja. Naja, jedenfalls zu der Konfrontation mit Wermut, muss ich sagen, gab es auch ein paar aufschlussreiche Dinge über Wermut, wo man halt erfahren hat, dass sie die Rolle als Sharon Vineyard eine ganze Zeit lang gespielt hat. Sie ist gegenüber Yukiko sehr, ja, also ziemlich offen, sag ich mal. Sie, man merkt, sie mag Yukiko wirklich. Und das macht es auch uns sehr spannend, weil sie ja auch hier wieder ein paar Details über sich preisgibt und Yukiko auch wieder nachfragt, ja, was denn da eigentlich los ist, wie kann denn das sein? Oder ja, man hat das Gefühl, dass Wermut immer zwei Sichtweisen hat. Einmal sieht sie die gegenüberstehenden Personen als Freunde an, aber von der Organisation aus muss sie als Feinde ansehen. Das heißt, sie will irgendwie denen gar nichts antun, muss es aber irgendwo doch oder muss sie zurückdrängen. Genauso auch bei Conan. Bei Sherry ist es jetzt eine andere Situation mit dem aktuellen Fall. Aber bei Yukiko sieht man jetzt genau das Gleiche, dass sie da irgendwie nicht genau drauf eingehen will. Aber Yukiko macht natürlich genial und spricht dann Wermut auch auf ihre Schwachstellen an mit der Verjüngung, wo sie ja nicht genauer drauf eingeht und dass er aus der Welt haben will, dieses Thema. Genauere Informationen haben wir da jetzt aber allerdings auch nicht. Finde ich sehr schade. Aber klar, paar kleine Infohäppchen und man merkt, Aoyama hat das Thema nicht vergessen, da kommt noch was. Er hat ja vieles aufgegriffen, wo man dann sagt, ja, wieder aufgewärmt, aber so wirklich was Neues gab es dann da doch auch nicht. Also eine interessante Sache wurde ja eigentlich schon aufgeklärt über Wermut, beziehungsweise dass sie so jung geblieben ist. Weil es war ja auch bis lange ja unklar, ob sie jetzt wirklich das Gift geschluckt hat oder ob ihre Sharon, also die jetzige Variante, nur eine Maske ist. Und man sieht hier, wie sie das die Maske abzieht von AKI und man sieht das Gesicht von der jungen Wermut und nicht von Sharon. Wobei ich krass fand, dass Yukiko das schon von Anfang an gewusst hatte, dass die Rolle der alten Sharon eine ganze Zeit lang gespielt wurde, weil ich wüsste nicht woher. Also wobei man sagen muss, ne, Yukiko und die Frau Vineyard, sie kennen sich ja ewig, sie haben voneinander gelernt. Yukiko hat ja auch bei beim Kaito Kid Senior gelernt, also da sind schon ein paar Verbindungen Aber es scheint jetzt auf jeden Fall geklärt, ja, dass Wermut nur eine verjüngte Wermut ist. Also ich zitiere mal ganz kurz Yukiko, weil ich es für wichtig halte. Daher meinte Shinichi, du müsstest irgendeinen Grund dafür haben, dass du deinen Kollegen das mit der Verjüngungskur nach der Verabreichung des Gifts verschweigst. Und Wermut antwortet nur, also wenn sie überhaupt, wenn man es als Antwort nennen kann, Punkt, Punkt, Punkt, ne, also ziemlich viel sagt, oder auch nicht. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Richtig. Wenn sie das Versuchskaninchen war und irgendwie, und dann, ey, was habt ihr getan, irgendwie, also ich könnte mir vorstellen, dass das Gift mal ganz andere Dinge tun sollte. Ganz ehrlich mal, das Gift soll umbringen. Und wer ist davon... Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen. Es ist niemand gestorben. Es gibt nur eine Liste, wo Leute draufstehen. Was soll denn das eigentlich? Ja. Zumindest keinen, den wir kennengelernt haben bisher. Ja, aber in 20 Jahren... Ja, aber man hat das noch nie miterlebt, dass irgendjemand gestorben ist durch dieses Gift. Oder es existiert so eine Liste, klar, die kann ich aber auch erstellen und ein paar Namen draufschreiben, dann sind die gestorben. Also... ist eine schwierige Sache mit diesem Gift. Und genauso schwierig ist es auch, wir haben ja in diesem Fall jetzt noch mit einem zweiten Gift zu tun, oder, naja, Gift, also mit einer zweiten Droge, was auch immer, mit der silbernen Kugel. Ich glaube ja, dass Ai irgendwie ein bisschen was von der Formel der Eltern mit eingebaut hat ins APTX, weil sie dachte, die Eltern arbeiten auch an irgendeiner Mordwaffe, die nicht nachgewiesen werden konnte. Und ja, zack, Nebenwirkung war das Schrumpfen. Die große Frage ist, was diese beiden Mittel bewirken sollten, was jetzt bewirken. Also die Silver Bullet oder die silberne Kugel soll ja was ganz anderes, müsste ja was ganz anderes bewirken als dieses APTX. Was ist denn neben Töten oder Schrumpfen, was kann denn da noch passieren? Na, jung bleiben wahrscheinlich. Jung bleiben. Die Zeit zurückgehen. Ja, die Zeit zurückdrehen und dann so bleiben. Könnte natürlich auch gut sein. Mal irgendwie was von... das Ei erzählt hatte, irgendwie da, das war ja kurz nach dem Itakura-Fall, wo dann dieses Zitat mit der, wir haben keine Kontrolle über die Zeit oder so war, kam doch irgendwie die Erwähnung was von Untoten oder so. Da war doch das auch in Verbindung mit... Oh, da war mal was. Tote wieder zum Leben erwecken mit der silbernen Kugel? Gute Frage. Eine interessante Rolle hat aber auch noch Subaru Okiya, der anscheinend, da was zu wittern scheint, was Ei betrifft und sie davon abhält, diese Droge denn überhaupt einzunehmen, sonst wüssten wir ja schon, was sie bewirkt. Auf jeden Fall wird ja aufgeklärt, dass Okiya Akemi auf jeden Fall kennt. Dadurch kann man ja eigentlich auch schon schlussfolgern, dass Okiya jetzt dann, denke ich mal, Akai ist, weil er ja auch so Zitate sagt wie, ja, man merkt, dass ihr Schwestern seid, weil ihr gleich handelt oder so. Ja, sie sind sich schon recht ähnlich, klar. Und auch am Ende des Falls ist natürlich dieses, das letzte Bild, das natürlich jedem in Erinnerung bleiben wird, mit dem einen geöffneten Auge, könnte man als Beweis ansehen. Ganz geklärt ist natürlich noch nicht und Aoyama geht dann im Verlauf auch nicht weiter drauf ein jetzt. Wenn ich da was einfügen darf, wer sich den Anime auch dazu angeguckt hat, der ja auch vor kurzem erschien, ich weiß, in Anime kann man nichts als Indiz nehmen, aber... Ich wollte gerade sagen, ja, also Anime kann man ruhig lieber Anime sein lassen, aber fahre bitte fort. Aber als Subaru sein Auge geöffnet hatte, hat er genau die gleiche Augenfarbe wie Akai auch gehabt. Ja, grün. Es ist wahrscheinlich von den Richtig. Produzenten auch extra so gemacht, um diese... Ja. Oder von Aoyama vielleicht auch vorgegeben, um diese... Man weiß es nicht. Man weiß nie, was gibt Aoyama eigentlich vor... Nur der Manga oder sagt er auch, Moment mal, also hier, ja, wenn, jetzt macht man hier keinen Windpfiff, ne? Wenn wir wüssten, dass Aoyama gesagt hätte, ey, mach die Augen grün, dann wäre klar gewesen, klar. Warum diese Vorgabe, ja, muss dann so sein. Manga kann man schlecht grüne Augen machen, ne? Es sei denn, es gibt Farbseiten, das kann natürlich passieren ab und an. Gut, was dann noch zu klären wäre, ist Jin und Wodkas Rolle, eher als Nebencharaktere hier zu sehen oder... normale Charaktere, die irgendwie überhaupt keine Bedeutung haben. Ich weiß nicht so recht, was sie damit zu tun haben sollen, vielleicht als Bedrohung am Ende, dass der Leser dann während des Falls denkt, oh oh, wenn die jetzt am Ende ankommen, dann sterben alle. Ansonsten haben die ja wirklich gar keine Relevanz für diesen Fall, bis auf das Wiederaufgreifen der Situation zwischen Jin und Sherry, wo ja auch ein kleines Bild, der im Hintergrund zu sehen ist. Ansonsten... Vielleicht wollen Jin und Wodka Wermut einfach nur abholen, wenn sie am Ende angekommen ist. Es ist ja nicht geplant, also es ist ja geplant, dass der Zug halt bis zu der Station fährt, dem Bahnhof Nagoya, und dort dann anhält. Nagoya. Dass er unterwegs dann halt anhält, das ist ja außerplanmäßig. Das wissen die ja nicht. War mit Nagoya nicht auch schon mal? Ja, das hatten wir schon im eigentlichen Podcast gesagt, dass Nagoya. Ja, na gut. Dass es schon einen Zugfall gab, wo Gin und Wodka auch in Nagoya ausgestiegen sind. Und ob es da dann irgendwelche Zusammenhänge gibt, ist natürlich alles sehr spekulativ. Aber Nagoya könnte vielleicht ein Ort sein, der bei der Organisation eine weitere, größere Rolle spielt. Ja, vielleicht eine Art Unterschlupf oder so. Ich erinnere mich, also immer wenn ich überlege, Mensch Gott, wo halten sich diese Typenmenschen den ganzen Tag auf? Dann fällt mir nur diese eine Lagerhalle ein. Mit dem MVP und Knock Knock und ihr wisst, was ich meine. Genau, und also mit dem der Motorradfall und mit Kira. Ah ja, okay. Das war ja das einzige Panel, wo man mal sieht, wie eine versteckte Organisation aussieht. Gibt schon einige Punkte, aber ich glaube, die variieren noch immer. Wechseln die Orte, um nicht aufzufallen. Klar. Was denn genau da jetzt ist. Con hat ja am Anfang der Serie immer versucht, den Standort der Organisation ausfindig zu machen. In letzter Zeit hat er sich ja gar nicht mehr darauf beschränkt, sondern ist jetzt eher hinter Bourbon her, hinter Wermut, ist damit beschäftigt. Ist natürlich auch ein viel größeres Feld, klar. Was danach Gin und Wodka noch zu klären wäre, ist natürlich Kaito Kids Auftritt, der auch in diesem Fall eine wichtige Rolle einnimmt. Erstmals in der Haupthandlung von Detektiv Conan abseits der Auftritte in seinen eigenen Fällen und in seinem eigenen Manga. Ladies and Gentlemen. Genau ja. So, ja. Jetzt mischt er die Haupthandlung auf und da gab es damals auch große Kritik, als der Fall in Japan veröffentlicht wurde, weil Kaito Kid seine eigene Serie hat und in der Haupthandlung von Detective Conan nicht zu suchen hat und dort auch schleunigst. Laut Fans. Laut Fans, ja, du bist auch ein Fan. Was sagst du denn? Aber nicht schlecht. Also, ich sag einfach mal los, was ich denke. Ich fand, dass Kaito Kid hier auftaucht, war das wohl überraschendste der letzten, des ganzen Mangas einfach. Also, ich hab mit sowas noch, nie gerechnet. Also, mal ganz im Ernst. Ihr erwartet die Organisation. Ihr erwartet irgendeinen Helferlein, wie Yukiko, der da jetzt den Job macht und sich da zerbumpen lässt. Nein, es ist Kaito, verdammt nochmal, Kid. Wie kommt man auf sowas Geniales? Ich weiß es auch nicht. Es hat mich geflasht, es hat mich bewegt, es hat mich umgehauen. Mit so etwas habe ich nicht gerechnet. Mit sowas kann man meiner Meinung nach auch gar nicht rechnen. Die Idee ist meiner Meinung nach atemberaubend gut. Und ich finde, Achtung, ich finde auch, dass sowas auch erlaubt sein darf, dass Kaito Kid, er taucht auch so in der Serie Detektiv Conan auf. Ja, zwar immer nur mit dem Hintergrund, hallo, ich klaue jetzt was und ich brauche Nakamori im Hintergrund, aber er darf doch auch, also, ich habe nichts dagegen, ich fand den Fall, ich fand auch die Wendung mit ihm sehr gut, sehr erfrischend, sehr ansprechend. Ich verteidige Aoyama für seine Entscheidung. Ich finde die Aoyama-Entscheidung perfekt. Ich habe viel Spaß gehabt. Ich habe mich amüsiert. Ich war geflasht, verwundert. Waff. Vielen Dank. Ich finde, der Reiz bei Detective Conan ist aber, dass man anhand von Indizien die Fälle lösen kann und auch anhand von Indizien oder so, naja, sie können auch so klein sein, wie sie wollen, irgendwie und irgendwo voraussehen könnte, mal angenommen, wie denn die Handlung weiter verläuft. Dass man Hinweise bekommt, anhand derer man den Fall lösen kann oder weiß, wie es vorangehen könnte, dass das klar strukturiert ist. Und bei Kaito Kid war es einfach so klar. Es ist genial, dass er auf einmal irgendwo auftaucht und die ganze Handlung auf den Kopf stellt. Aber es war irgendwie so, dass da keinerlei Hinweise da waren, die ich so irgendwie aufgenommen habe. Auf einmal kam da Kaito Kid aus dem Nichts und dann war er da und man musste sich damit abfinden. Und für mich hatte da vorher irgendwo die Anzeichen gefehlt. Klar, am Anfang wurde gesagt, naja, er war doch eingeladen, weil doch diesem Suzuki halt der Zug gehört und alle haben ja auch irgendwie, glaube ich, auf Kaito Kids Erscheinen gewartet. Also zumindest Sonoko. Also das Auftritt war für mich auch nicht überraschend gewesen, sondern halt, als welche Person er auftritt, das war halt genial gewesen. Und dass er in diesem Fall sogar zwei Verkleidungen hat und man die zweite sogar, also das er sich ja nochmal anschließend als Shio verkleidet hat. Das hätte ich bis zu dem Zeitpunkt echt nicht gedacht. Aber mir war klar, dass einer der Passagiere Kaito Kid sein musste. Alleine schon, weil es irgendwo auch ein Suzuki-Fall auch ist für mich. Ja, er kundschaftet ja immer stimmt, vorher ja seine Worte aus. Muss er ja auch als, also... Als Meisterdieb, klar. Ja. Nun gut, es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema, ob Kaito Kids Auftritt denn gerechtfertigt war oder nicht. Oder ich glaube, wir können festhalten, dass es ein genialer Schachzug von Aoyama, ja. Schachzug von Aoyama war. Wortwitz. Und in diesem Sinne, klar. Er hatte übrigens in einem Interview, um das mal vorzuführen, danach dann gesagt, dass er sich die Kritik von den Fans zu Herzen nimmt und dass Kaito Kid in Zukunft nicht mehr bei den Organisationsfällen der Active Conan auftreten wird, beziehungsweise dass er sie nicht mehr maßgeblich beeinflussen wird, so wie er es jetzt getan hat. Also die Stories von Detective Conan und Kaito Kid will Aoyama in Zukunft dann doch deutlich aufeinander trennen. Also solche Auftritte wie in diesem Fall wird es dann in Zukunft nicht mehr geben. Und ich finde die Entscheidung hier auch nachvollziehbar. Klar. Ja, ich finde es auch gut, die Entscheidung, weil wenn man mal überlegt, dass Kaito Kid ja sich als jegliche Person verkleiden könnte, dann hätte er ja sozusagen ja schon einen enormen Vorteil, wenn er gegen die Organisation kämpfen würde. Stimmt, ja. Dann könnte sich locker einschleusen. Er scheint sich aber aus dem Nichts verkleiden zu können. Da sagt Conan, verkleide dich mal als Sherry, und er sagt, okay, mach ich. Hat dann irgendwie die Utensilien dabei oder wie auch immer und kann sie auf einmal als die Person das verkleiden. Das ist natürlich. Vielleicht hatte ja auch Yuki Korn noch ein paar Verkleidungsutensilien bei sich. Glaube ich auch, ja. Also, weil Yuki Korn war ja auch informiert, dass Kaito Kid da ist. Das sind dann wahrscheinlich Details, die man nie erfahren wird, die auch ein bisschen irrelevant sind. Was aber viel wichtiger ist, ist eigentlich das Hauptanliegen dieses Mystery Train-Falls, warum Aoyama diesen Fall entworfen hat, nämlich die Enthüllung von Bourbon und beziehungsweise Narben Akai. In diesem Fall ja noch, gab es ja noch einen zweiten Narben Akai, der ja früher gar nicht so aufgetreten ist. War das noch überraschend? Ja, also, ich sag mal so, also die Enthüllung von, naja, von Narben Akai, weiß ich jetzt nicht, also von Bourbon, sag ich mal, eigentlich nicht, weil ab dem Fall, wo Conan entführt wurde, dieses letzte Bild des Kapitels, wo Okia, Sera und Amuro eingeblendet wurden, ab da war klar, einer der drei ist es halt. Und dann konnte man ja sich eigentlich schon denken, es ist nicht Sera und es ist auch nicht Okia, weil Okia ist schon sehr viel früher eingeführt worden. Ja, der Punkt ist natürlich, dass die Fans teilweise noch auf die falsche Spur gelenkt wurden mit dem Bourbon, den Okia immer trinkt. Wenn natürlich auch, wenn man sich da ein bisschen genauer reinliest, dann wird man natürlich wissen, dass das eine falsche Finte war von Aoyama und dass das im Endeffekt auf Amuro hinauslief. Das heißt, man kann es ja auch so interpretieren, dass Okia eben diesen Bourbon trinkt, weil er eben Bourbon von der Organisation jagt, so als Ziel. Ja, kann natürlich auch sein. Ja, oder also, weil ich sag's also als Kampfansagen oder wie. Ho, ich hole eine Bündel voll rum mit den Fingern auch an der Wand. Nee, also. Oder weil es Akais Lieblingsgetränk ist, kann natürlich auch sein, dass er deswegen Bourbon trinkt. Vielleicht trinken die beide zusammen ein, kann natürlich auch sein. Also das Bourbon Amur ist, das hat mich jetzt nicht großartig verwundert, weil für mich war es, als ich hier drüber nachgedacht habe, die einzig logische Möglichkeit nur gewesen. Weil einfach für mich viel zu viel sprach damals schon, dass Subaru Akai sein muss. Und für mich war es könnte. Irgendwas hat sie mir gesagt, nee, Sera ist es einfach nicht, weil ich weiß nicht, ich fand, sie verhielt sich nicht so, wie sich jemand von der schwarzen Organisation verhalten würde. Hat auch ein paar Laienfehler gemacht, sozusagen. Auch in diesem Fall irgendwie reicht sie mit der Intelligenz nicht ganz an Amuro oder Okia heran, finde ich. Wahrscheinlich hätten Amuro und Okia hätten diesen Trick mit dem Namen Akai höchstwahrscheinlich durchschaut. Schätze ich mal. Ihr fehlt wahrscheinlich noch Lebenserfahrung, sie ist ja noch sehr jung. Stimmt, sie ist ja erst 18 oder 17 in der Gegend. Die anderen sind ja schon alle viel älter. Mhm. Was ich aber interessant finde bezüglich Amuro ist, als er dann Sherry, also Shio, zur Sprache hielt, er hatte nicht die Intention gehabt, sie irgendwie umzubringen. Als er halt gemerkt hatte, dass da in dem Zug im letzten Abteil auch Bomben noch versteckt waren und dass Wermut Sherry umbringen wollte, war es ja seine Intention gewesen, Shio zu retten, anstatt sie umzubringen. Deswegen finde ich, wirft das auf diese Figur Amuro oder Bourbon ein ganz anderes Licht. Moment mal, zu retten? Also meiner Meinung nach, ich habe das so interpretiert, dass Bourbon nicht genau eingeweiht war in die Pläne von Wermut. Fand ich auch. Und er hat gesehen, oh, Bomben. Ja, dann sollen sie halt sterben. Ja, wegen mir. Also, entweder sie macht, was ich will, oder wir machen es halt auf die Wermut-Variante. Ja, Wermut und Bourbon drehen ja beide ihr eigenes Ding und arbeiten irgendwie trotzdem zusammen. Also, nichts wie bei Gin und Wodka. Ich dachte, dass Bourbon die ausliefern wollte an den Boss, damit die wieder für die Organisation arbeitet und dass er vielleicht den Auftrag hatte, das zu tun. Wermut arbeitet im Hintergrund und bereitet da ein bisschen was vor und Amuro setzt das dann um oder guckt dann genau, was Wermut denn damit gemeint haben könnte, so in etwa. Ja, eben, gemeint haben könnte. Weil einfach die Kommunikation. Aber zum Beispiel im Kaufhausfall war das ja genau andersrum. Da hatte ja Bourbon ein bisschen was probiert und dann hat Wermut das gerettet. Also da war das auch dann andersrum. Einer macht was und der andere guckt dann ein bisschen, dass das alles funktioniert. Stimmt, absolut, ja. Also für mich hört sich so an, er will sie nicht tot sehen. Er braucht sie lebendig. Während Wermut sie tot sehen will. Und ich kann mir halt auch denken, warum Wermut scharf drauf ist, sie tot zu sehen. Nicht nur wegen dem Familienhass, sondern weil Sherry auch was sagen könnte, was Wermut das Leben kosten könnte bei der Organisation. Vielleicht auch im Zusammenhang mit Jin, dass da ja immer noch die Theorie im Gange ist, dass sie eine Beziehung zueinander gehabt haben könnten, mit bezüglich Martini und natürlich auch Jin und Sherry mit dem Bild, wo man sie dann immer nackt sieht. Also da läuft ja auch noch irgendwas, was also noch nicht genau geklärt Shiro ist. Also, und Jin was hatten, ja. Glaube ich nicht, mein Gott. Das scheint aber höchstwahrscheinlich. Das sind einfach nur seine perversen Fantasien. Nee, ich denke, also, ja, vielleicht auch. Und Wermut und Jin? Könnte sein, ja. Das könnte sein. Das traue ich zu. Aber Shiro und Jin, das ist einfach nur Nacktheit, zeigt auch Verletzlichkeit. Und Jin ist ein grober Herrscher, der alles haben kann, was er will. Der auch über Sherry bestimmen kann, wie er will. Das ist die Intention, die daraus bei mir ankommt. Wollte nicht Gosho sowieso dieses Jahr darauf eingehen? Ja, was Gosho will und was er macht, ist natürlich, natürlich zwei Sachen, aber. Nun gut, ja, es gibt ja noch ein paar weitere Aspekte, ganz am Ende dieses Bandes, dieses Falls. Ich meine jetzt nicht das Bild mit Subaru Okia, wo das Auge zu sehen ist, sondern auch, dass, Amuro die Akten bezüglich Akai oder Akais Tod nochmal aufnehmen will. Das ist natürlich auch eine sehr spannende Wendung, die auch Einfluss auf die zukünftige Handlung haben wird. Da kann man sich schon sicher sein. Jetzt steuert dieser Mystery Train Fall aufs Ende zu und es gibt trotzdem noch einen sozusagen kleinen Cliffhanger, dass es noch weitergeht, dass nicht alles vorbei ist, so wie es damals der Fall war bei einigen Organisationsfällen, wo einfach nichts mehr da war. Hier ist immer noch ein bisschen was im Hintergrund am Laufen. Das gefällt mir an sich auch gut. Ja, wobei ich finde, der eigentliche Grund zu überlegen kommt dann erst im nächsten Kapitel, weil man ja dann jetzt denkt, ja, jetzt ist der Mystery Train Fall erledigt und jetzt geht die Organisation, Amuro und Wermut gehen wieder ihre Wege. Und im nächsten Kapitel ist dann Amuro aber wieder da. Und da denkt man, wieso ist er jetzt da? Der Wahnsinn, ja. Das war mit Kind und Kind meine zweite große Überraschung. Der Knaller war ja auch noch, dass Conan am Anfang noch sagt, Mensch, der Amuro, der wird doch bestimmt wieder aus dem Café Poirot abhauen. Und genau dann macht Aoyama das so, dass Amuro doch da bleibt. Genau deswegen. Also, es ist ja so, dass Amuro sich auf jeden Fall erstmal krank gemeldet hatte im Poirot. Und dann dachten alle, der kommt nicht wieder. Und dann sehen die den da auf dem Tennisfeld und dann sagt er, ach ja, ich hatte nur eine Erkältung. Ja, das ist ja sowieso das Widersprüchliche halt, weil eigentlich ist ja sein Auftrag sozusagen erledigt, weil er hat ja im Prinzip... Was könnte der Grund sein, dass er jetzt noch länger in der Gegend von Kogoromori Conan und dranbleiben würde? Also es ist ja so, dass der am Ende von diesem Tennisfall bemerkt, dass Conan anscheinend die ganzen Tipps für den Fall gegeben hat und Amuro hat auch bemerkt, dass Conan irgendwie auf Kogoro gezielt hat, wo Conan Kogoro betäuben wollte. Und am Ende telefoniert halt Amuro mit Wermut und sagt dann, dass er noch länger im Poirot bleibt, weil er sich jetzt um einen besonderen Detektiven kümmern will. Wobei man dann an Kogoro denkt, aber da kommt ein Bild von Conan im Hintergrund. Also er denkt an Conan und nicht an Kogoro als Detektiven. Also man muss sagen, das muss ich mal loswerden, im Zug hat Vermin ja auch schon gesehen, wie Mori einen Feier auflöst. Ich denke, er könnte auch da schon... Schon mehrmals hat er das gesehen. Ja, aber ich möchte vor allem jetzt mal nah dranbleiben. Also im Zug direkt war er ja auch dabei und hat auch als Feuer, angeblich Feueralarm, gleich mal da rumposaunt, ne? Ich denke, auch da hat er schon, ja, den inneren leichten Beschluss gefasst, hey, also der Kokoro Mori, der hat Faust hinter den Ohren und der Kleine daneben, der hat so noch mehr hinter den Ohren. Ja, man merkt aber auch schon am Ende dieses Falls, als Bourbon mit Wermut telefoniert, dass er nur so ganz unterschwellig anklingen lässt, was er denn jetzt vorhat, dass irgendjemand ja das Interesse geweckt hat und er sagt gar nicht so richtig, was er denn jetzt wirklich vorhat. Merkt man auch schon wieder, dass er alleine arbeitet, dass Wermut nur bei ihren Sachen bleiben soll und Bourbon will sein eigenes Ding durchziehen. Auch unabhängig von Gin und Wodka. Das wird auch am Ende, also am Ende von Conan, das wird der Knackpunkt sein, dass jeder sein eigenes Ding macht und dass das dann zum Verhängnis wird. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Wobei das bei Bourbon vielleicht auch einfach nur so sein Charakterzug halt ist, dass er so geheimnisvoll ist und am liebsten für sich alleine arbeitet. Das ja, wurde ja von Kia auch schon gesagt, als er damals namentlich erwähnt wurde. Dass er ein Spürhund sei, der im Hintergrund arbeitet und dass man über ihn, glaube ich, selbst die Organisation kaum was in Erfahrung bringen konnte. Wobei wir nie erfahren oder wissen oder sehen einfach, wie viel Kontakt er eigentlich zum Beispiel mit dem Boss hat. Nur weil er nicht mit Gin und Wodka reden will, heißt es ja nicht, dass er auch den Boss komplett im Unwissen lässt. Und ich glaube, das würde der Boss auch gar nicht so Das wissen hinnehmen. Wir nicht, ja. Na? Der Boss hat ja hier in diesem Fall gar keine, spielt ja gar keine Rolle. Also sie scheinen ja irgendwie schon Anweisungen bekommen zu haben, aber ja. handeln dann doch irgendwie auf eigene Faust. Oder der Boss ist da irgendwie auch mit drin, was ich nicht glaube, aber... Er könnte natürlich dabei sein, ja, aber... Aber wenn selbst Kier mit dem Boss telefoniert oder direkten Kontakt hat, was wir ja wissen, wobei Kier ja erst seit kurzem dabei ist, dann wird ja wahrscheinlich Amuro höchstwahrscheinlich auch Kontakt zu ihm haben. Ich denke, er wird diese Anweisung, dass er Sherry lebendig zur Organisation bringen soll, direkt vom Boss halt bekommen haben. Und dadurch, dass er ja diese... Gut möglich, ja. ...diesen Befehl ausführen möchte, steht er ja noch ja treuer zu ihm als Wermut, die dann eben was mal eben was ganz anderes beschließt. Ich schätze mal, Bourbon hat diesen Auftrag ganz am Anfang bekommen, als auch Kea das FBI darüber informiert hat, was es ja mit Bourbon auf sich hat. Da hat er einfach den Auftrag bekommen, bring Sherry zurück zur Organisation und er führt ihn dann jetzt immer noch auf sozusagen. Hat dann seitdem vielleicht keine weiteren Informationen bekommen, gar nichts und ist immer noch dahinterher. Und dieser Mystery Train Fall hat sich jetzt eben optimal angeboten und dann nutzt er das einfach, ohne da explizit nochmal was mit dem Boss abzusprechen. So kann es natürlich auch gewesen sein. Er hat natürlich mit Wermut abgesprochen, das wissen wir ja durch den Anfang des Falls und durch den weiteren Verlauf des Falls, dass sie da irgendwas zusammen geplant haben, aber doch auch teilweise unabhängig voneinander. Nun gut, dann sind wir mit den ersten beiden Fällen durch und bleibt noch der letzte Fall, der Kaito Kid Fall, zu dem ich jetzt auch nicht so viele Worte verlieren möchte, weil er nicht sonderlich spektakulär ist im Vergleich zu den anderen beiden Fällen, was die Haupthandlung angeht und das Potenzial für Spekulation, da man nur gesehen hat, dass die Schildkröte auf einmal weg ist von Kaito Kid. Ja. Er wird sie höchstwahrscheinlich geklaut haben, ja, nicht wahr? Die Frage ist halt immer nur, wie, weil der Kasten ist ja hoch sicher und Panzerglas und was weiß ich nicht, was Nakamori da wieder alles eingebaut hat. Die zweite Frage ist auch noch, wer er denn jetzt ist in Verkleidung. Das ist natürlich immer die zweite Frage, die bei Kaito Kid-Fällen im Raum steht. Was eventuell noch interessant werden könnte, ist, wenn Kaito Kid vielleicht auf Sera trifft. Ja, Sera hat ja schon einiges angekündigt beim Anfang des Mystery Train Falls. Dass sie Kaito Kid gerne mal sehen würde. Naja, mal sehen, was sich da denn so machen lässt. Das erfahren wir dann alles in Band 79, der ja auch schon recht bald in Deutschland erscheinen wird. Am 3. April oder 4. April, ne? Oder? Genau, im April 2014 kommt er dann hier nach Deutschland und da wird dann der Kaito Kid-Fall aufgelöst. Zudem gibt's noch einen weiteren kleinen Fall, wo wir altbekannte Freunde wieder treffen. Und dann gibt's noch einen längeren Fall, auch mal wieder, nachdem der Mystery Train Fall jetzt ja vorbei ist, noch ein längerer Fall, der auch recht interessant ist, den ich auch persönlich noch gar nicht kenne. Da bin ich genauso gespannt wie alle deutschen Fans. Oha. Und freue mich dann besonders auf diesen Fall. Alles klar, dann sind wir wahrscheinlich auch durch. Also was ich vielleicht sagen kann, ich denke mal, seit dem Mystery Train wird die Geschichte auch einiges an Geschwindigkeit wieder aufziehen, was den Story-Fortlauf halt betrifft. Weil, also ich kenne ja auch schon die kommenden Mensons. Ich hab den Eindruck, mir kommt so vor, als ob Gosho Aoyama jetzt wirklich mit Infos im Verhältnis zu damals um sich wirft. Er muss ja auch irgendwie, ne? Also ich sag's mal so, er steht ja auch irgendwo unter Druck. Der Erfolg von Conan kann ja nicht, ne, von Detective Boys Fall abhängen. Rekord um Rekord jagen. Also er muss irgendwann einfach auch ein paar Dinge raushauen, sonst denken sich Menschen irgendwann, hallo, ich kaufe hier seit 20 Jahren gefühlt Band 1, ne? Und irgendwann muss ja auch mal Band 2 kommen, sag ich mal, ne? Es muss auch mal weitergehen. Ja, der Punkt ist, er hat jetzt ganz viele Sachen angeschnitten, die er nur aufgewärmt hat. Die müssen jetzt irgendwo ja auch mal in den kommenden Bänden dann oder in den kommenden Kapiteln Verwendung finden. Dass man da dann auch sagt, Mensch, das habe ich ja gerade noch gehört, jetzt schneidet er es wieder an. Also ich freue mich, oder ich will unbedingt, wieder was von Itakura hören. Der Kerl, ich finde ihn klasse. Also, ich will, dass da wieder was kommt. Nach der Erwähnung bin ich richtig heiß drauf. auf neue Infos mit Itakura und das Programm. Ja, mich würde ja vor allem immer noch interessieren wegen Akai, ja, wie er damals seinen Tod fingiert hat. Ja, bei Akai haben wir jetzt auch wieder was Aufgewärmtes bekommen, oder Okia. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie es dann da vorangeht, was Aoyama damit jetzt im weiteren Verlauf der Serie macht. Bieten sich viele Optionen jetzt. Ja, den Rest kann es dann nur noch der Zahn der Zeit sagen, ne? Der Wächter der Zeit. Hey, Yu-Gi-Oh, ne? Nee, Colin-Folge. Nee, Zauberer der Zeit. Das war ein Zauberer der Zeit. Ja, aber und Conan, das ist der Wächter der Zeit. Was war? Ach so, stimmt, ja. Gut, dann sind wir auch am Ende dieses speziellen Podcasts, dem zweiten Podcast zu Band 78 angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, verweise noch wie immer auf unseren Twitter-Account twitter.com/ConanNews, facebook.com/ConanNews, youtube.com/ConanNews, ConanNews.org, ConanWiki.org, kommt schon durcheinander, ConanForum.org. Bedanke mich nochmal fürs Zuhören, sage Dankeschön, tschüss und bis zum nächsten Mal. Huhu, tschüss. Ciao. Tschüss. Ich sage auch tschüss. Und ja, ich hoffe, wir konnten noch einige Dinge für euch aufklären. So, ein Podcast ohne Marcel und Clemens. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt mal alle auf Stopp, oder? Ja. Super. Ich möchte einfach mal kurz in die Runde werfen. Wo fangen wir denn an? Philipp, das darfst du nicht rausschneiden. Ja, wo fangen wir denn an? Als der Fall in Japan veröffentlicht wurde, weil Kaito Kid seine eigene Serie hat und in der Haupthandlung von Detective Conan nicht zu suchen hat und dort auch schleunigst... Laut Fans, ja, du bist auch ein Fan. Was sagst du denn? Nicht schlecht. Holy, hol ne Brille von rum mit den Fingern auch an der Wand.